1 Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, ganz pünktlich sind wir zum Wochenbeginn da. So muss das ja auch sein. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk. Schön, dass ihr da seid. Wir starten in eine neue Woche, die eine komplette Woche ist, trotz des Weiberfastnacht am Donnerstag. Also wir sind die ganze Woche da. Freie Themennacht heute, wie immer montags. Wenn ihr also gerne mit mir sprechen wollt, Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Meine erste Anruferin heißt Martina und die Martina ist 46. Hallo Martina. Hallo, guten Morgen, Domian. Martina, um was geht's? Bei mir geht es das Thema soziale Kontakte. Soziale Kontakte? Ja, richtig. Mhm. Und da geht es darum bei mir, dass ich keinerlei soziale Kontakte habe, wobei ich mir mein jetziger Lebenszustand eigentlich selber so bestimmt habe. Fühlst du dich wohl dabei? Nicht wirklich. Ja. Seit wann hast du keine sozialen Kontakte mehr? Also jetzt extrem die letzten 3 Jahre. Wie kommt das? Was machst du? Ja, ich gehe nicht mehr vor die Tür. Na, warum also nicht? Ich muss mal da sehen, ich bin seit 93 an MS erkrankt und die Krankheit, die schreitet ja auch fort. Ah, ja. Ja, und ich gehe also zumindest an kurze Strecken am Rollator. Mhm. Und wenn ich längere Strecken hinter mich bringen muss, nehme ich den Elektroscooter. Mhm. Und ich gehe also, kann man sagen, 2-mal in der Woche jetzt zur Krankengymnastik. Ansonsten, das verbinde ich dann gleich immer mit meinen Einkäufen. Ja. Und sonst gehe ich überhaupt nicht mehr aus dem Haus. Also, das heißt, es liegt wirklich ausschließlich an deiner Erkrankung. Wenn du fitter wärst, würdest du schon rausgehen und dich unter das Volk mischen. Ja, auf jeden Fall, ja. Ja. Du lebst alleine? Ich lebe alleine, ja. Ich habe einen kleinen Hund und die müsste natürlich auch immer rausgehen. Genau, da hat man seine Aufgaben. Ja, aber ich habe eine schöne große Terrasse. Wie, da pieselt er auf die Terrasse? Ja, und ich gehe dann hinterher mit der Gießkanne mit heißem Wasser und mache das wieder sauber. Und die Nachbarn schimpfen nicht? Nö, die sagen da nicht. Die kriegen das gar nicht mit? Nö, weil ich so schnell bin beim Aufräumen. Also. Was machst du so den ganzen Tag über zu Hause? Ja, das ist mein Problem, ne? Also ich treibe mich nicht auf diverse menschenverachtenden Seiten rum, wie die Vorrednerin am Donnerstag, sondern ich bin auf Spieleplattform. Und da spiele ich so ein Spiel. Und habe dann auch noch ein eigenes Forum gegründet, so ein Spielehilfeforum. Und da gebe ich halt Tipps und Tricks, wie man das Spiel eben überwältigen kann oder bewältigen kann. Und da habe ich eben meine virtuellen Kontakte. Wie viele Stunden am Tag bist du damit beschäftigt? So, 8 bis 12 Stunden. 8 bis 12 Stunden? Ja. Das ist dein Ersatzleben quasi, was du draußen so in der Realität nicht mehr leben kannst. Mhm. Und ich gehe auch nicht mehr raus, weil ich habe das Problem, ich habe eine Fußheberschwäche beidseitig. Eine was? Eine Fußheberschwäche. Was ist das? Das heißt, wenn man zum Beispiel einen Schritt tut, dann muss man ja den Fuß anheben. Ja. Und das geht bei mir geht das nicht mehr beidseitig. Mhm. Und dann bleiben die Füße immer unten hängen. Mhm. Ach so. Also am Boden. Also verstehe. Oft, ja. Dann ist oft der Oberkörper schneller wie die Beine. Mhm. Der Oberkörper liegt dann schon auf der Straße und die Beine liegen noch einen Meter weiter hinten. Mhm. Und ich habe eben extreme Angst vor dem Fallen. Verstehe. Und das geht aber alles vom Kopf aus. Mhm. Jetzt sagst du, ich habe keine sozialen Kontakte. Ich mache 12 Stunden Internet am Tag ungefähr. Das ist so ein Ersatz dafür, ein mehr oder weniger Ersatz. Aber du fühlst dich nicht wohl dabei. Nee, nicht wirklich, nee. Das heißt, die Sehnsucht wäre da, wenn du so mit dem Finger schnippen könntest. Natürlich, dass du gesund wärst, klar. Aber was so in deiner jetzigen Situation, was würdest du dir wünschen, was doch noch anders sein sollte? Ich würde mir eigentlich nichts mehr wünschen, wie besser gehen zu können und dass ich wieder vor die Haustüre mich getraue. Ja. Ich sage ja auch, wenn ich einkaufen gehe, ich setze da meinen kleinen Yorkie vorne in den Korb rein von meinem Elektroscooter und dann fahre ich da in das Geschäft richtig rein. Also ich gehe da immer bei Rewe einkaufen. Da kann ich vorne abstellen. Da sagt dann jemand, wenn so ein kleiner Hund aus dem Körbchen rausschaut, ich fahre ja nicht in den Laden hinein. Und dann reden die Leute mich eigentlich nur an aufgrund wegen dem kleinen Hund. Ja, klar. Ja. Ach, ist der süß, da sage ich immer. Ja, in meinem nächsten Leben werde ich auch einen Hund und suche mir ein krankes Frauchen. Mhm. Mhm. Und so komme ich dann mit ins Gespräch mit den Leuten. Aber sonst, wenn ich da ohne Hund wäre, würde dich dann niemand umdrehen nach mir. Ganz krass ist es erst seit 3 Jahren, sagst du. Wie hast du vorher gelebt? Also ich war bis 2002 war ich in einer Beziehung. Mhm. Bis 2002? Ja. Ja, das ist ja auch schon lange her. Ja, das ist schon lange her, ja. Mhm. Und seitdem bin ich eigentlich Single. Ja, und gibt es keinen Freundeskreis um dich herum? Nee, ja. Auch die Freunde, die ich, bevor ich damals wegzog aus meiner Heimat, wo ich dann gekommen bin nach 11 Jahren, konnte ich nicht sagen, ja, hallo, ich bin wieder da, was macht ihr so? Die haben alle ihr eigenes Leben. Ach so, du warst zwischenzeitlich weg und bist jetzt wieder in deiner Heimat? Ja, ich war 11 Jahre, war ich in Bayern. Und jetzt wieder da, wo du hergekommen bist? Ja, aufgrund dessen, dass eben die Beziehung in die Brüche ging. Und da gibt es keine Verbindung, an die du anknüpfen könntest von früher? Keine? Nein. Ich gehe nicht einmal auf die Klassentreffen, wo wir haben. Warum machst du das nicht? Ich weiß nicht, vielleicht aus Angst, dass die irgendwie Fragen stellen und so, oder vielleicht aus Angst, dass die irgendwie Mitleid zeigen, weil das ist was ich überhaupt nicht möchte. Wenn jemand sagt, ach Martina, du Arme, du tust mir ja so leid, ja. Und erzähl mal. Klar. Und ich habe keine Lust, den ganzen Abend über meine Krankheit zu erzählen, weil die Krankheit, die geht mir sonst wo vorbei. Kann ich verstehen, ist auch völlig klar. Andererseits müsstest du vielleicht doch ein bisschen offensiver sein, denn sonst läufst du wirklich Gefahr und in der Gefahr bist du ja jetzt schon, dass du völlig isoliert lebst. Wenn du zu einem Klassentreffen gehst, okay, da musst du halt damit rechnen am Anfang, da kommen ein paar Fragen zu der Erkrankung, aber vielleicht auch nicht so viele, weil die Leute sich da auch gar nicht so wagen, groß zu fragen. Ein Klassentreffen würde aber wiederum bewirken unter Umständen, dass da neue Kontakte oder wieder alte Kontakte aufgefrischt werden. Mhm. Also ich sag das mal nur als kleines Beispiel. Dass es sicher doch gut ist. Du bist ja in einer gewissen Weise noch beweglich. Du bist ja nicht ans Bett gebunden. Ja. Nutze doch die Zeit und die Chance jetzt, wo es noch so einigermaßen geht, dass du dich doch ein bisschen mehr unter Leute begibst. Ja, aber es gibt ja auch Leute, die können mit der Krankheit nicht umgehen. Ja, weißt du, dann ja, vergisst du. Die haben auch von mir irgendwie abgezeilt. Ja, das stimmt, das glaube ich schon. Ja, das glaube ich schon. Aber es gibt sicher auch eine ganze Menge Leute, die fragen dann ein paar Mal und dann ist es auch gut. Dann wissen die, was du hast und dann ist das auch kein Thema mehr. Mhm. Vielleicht auch, ich weiß nicht, ob du irgendwelche Hobbys hast außer dem Spielen oder ob du kirchlich organisiert bist oder nee, mal war. Auch nicht. Hobbys habe ich eigentlich nur im Internet. Ich würde mir irgendwas suchen. Das weiß ich jetzt nicht. Da musst du mal in dich hineingucken. Kerzen mache ich gerne selber, ja. Ja, oder weiß ich, irgendeinen Bastelkurs in der Volkshochschule. Ich würde einfach irgendwas machen, wo ich mit Leuten in Kontakt komme. Oder irgendwas anderes in der Volkshochschule. Das ist auch immer eine ganz gute Möglichkeit, in Kommunikation zu kommen. Sprachkurs machen, irgendwas. Raus, nur ein bisschen raus. Ja, da liegt das Problem wieder. Wie komme ich denn dahin? Ja, aber du hast gerade gesagt, du in gewisser Weise so ein bisschen kannst du dich bewegen. Aber nicht weit. Nicht weit, ja. Ich könnte dann nur für meinen Elektro-Router nehmen. Hm. Ist natürlich als guter Rat sehr schwierig, ist mir völlig klar. Aber ist sehr schwierig, ja. Aber ich glaube, so rein perspektivisch, finde ich, versuche ein bisschen mehr doch nach draußen zu gehen. Und lass dich nicht abschrecken davon, dass der ein oder andere dich da doof anquatscht wegen der Krankheit. Mhm. Da musst du hart sein, das muss an dir abprallen. Ja. Aber ich glaube, das wird auch gar nicht so sehr geschehen. Wenn du zum Klassentreffen gehst, dann wird man ein paar Mal fragen, was hast denn du, was ist passiert? Dann sagst du, ja, ich habe MS und so seit ein paar Jahren. So, und dann redet man von früher und schon ist man in anderen Themen drin. Weißt du? Ja, von früher, da möchte ich eigentlich auch nicht drüber reden, über die Schulze oder so, weil ich war ja auch immer, ich will jetzt nicht sagen, gerade ein Außenseiter oder wie sagt man da? Ja, ein Außenseiter von, sagt man. Ein Eigenbrötler. Eigenbrötler. So, ja. Also liegt es ja auch so ein bisschen im Blut, das Alleinesein. Ja, eben. Und vor 2 Jahren war das ganz extrem. Ich habe da dann gleich auch schriftlich alles gemacht, darüber entschieden, was nach meinem Ableben mit meinem Körper passiert. Mhm. Weil ich einfach so war, um mich kümmert sich sowieso niemand. Und wenn was ist, dann, die kriegen das dann mit, wenn es irgendwann mal aus der Wohnung rausspringt, dass da irgendwas mit der Martina nicht stimmt. Gibt's keine Verwandten mehr? Doch, ich habe Verwandte. Aber die kümmern sich auch nicht groß? Ja, mit den Eltern telefoniere ich so einmal, zweimal in der Woche. Ach, es gibt sogar noch Eltern? Ja, und Schwestern habe ich auch. Ach. Zwei. Wie, und die kommen dich nicht besuchen? Ja, wenn Not am Mann ist, ne? Wie ist denn das Verhältnis zu deinen Eltern? Bitte? Wie ist das Verhältnis denn zu deinen Eltern? Das Verhältnis ist gut zu meinen Eltern. Wir telefonieren, wie gesagt, 1 bis 2 Mal in der Woche. Okay, wie weit von dir entfernt wohnen die? 500 Meter. Na, da könnten die ja mal ein bisschen öfter zu dir rüberkommen. Oder du gehst zu den Eltern. 500 Meter kannst du ja nur locker schaffen. Naja, dann müsste ich dann eher zu denen fahren, wie die zu mir. Weil die wollen ja auch nicht mehr so großartig aus dem Haus. Und ich frage da auch nicht, Mama, kannst du mir mal beim Einkaufen was mitbringen oder so? Wunderbar. Ich will einfach auch nicht fragen, kannst du mir das oder das doch, machen? Doch, frag doch mal. Ein bisschen kann man, aber man darf auch nicht zu stolz sein. Ja, aber ein bisschen wenn ich dann frage, könnte man mir helfen beim Gardinen abhängen? Hm. Und ich krieg dann die Antwort, ja, heute und morgen nicht, ruf halt nochmal an. Dann habe ich keine Lust mehr nochmal nachzufragen. Das sagt deine Mutter auch? Auch, ja. Oder wo ich damals hierher gezogen bin, ging es um die Lampen aufhängen, habe ich dir am Freitag angerufen. Dann habe ich gesagt, du Mama, kann mir der Papa die Lampen aufhängen? Dann bekam ich die Antwort, ja, heute Morgen nicht und am Montag weiß ich noch nicht. Ich will mal sagen, das tut mir leid. Das ist kein ordentliches Verhalten von dem Vater. Mhm. Mein Gott nochmal. Ich gehe mal davon aus, dass dein Vater Rentner ist. Mhm. Das heißt ja Zeit, dann könnte er sofort zu dir kommen, wenn das Mädchen krank ist und du bist krank und dir unter die Arme greifen. Also ich merke schon, das ist nicht so die richtige Adresse. Ja, ich glaube auch, dass die sich gar nicht so im Klaren sind, wie es mir eigentlich, wie ich meinen Tag verbringe. Ja gut, die sehen dich doch, die erleben dich doch. Ab und zu sehen sie dich doch mal. Ab und zu sehen sie mich, ja. Dann bekomme ich so Sachen zum Beispiel, ach, du hast aber wieder schön zugenommen, zum Beispiel. Ja, da musst du in andere Kontakte, auf andere Kontaktebenen kommen. Mhm. Selbsthilfegruppen von MS-Erkrankten? Da war ich schon. Warst du schon? Damals in Augsburg und auch wo ich mal eine Zeit lang in Solingen gewohnt habe. Aber das bringt mir nichts, weil ich war zwei, dreimal dort und die Leute, die waren nur am Jammern. Also ehrlich gesagt, nur am Jammern. Ich habe das und da tut's weh und da knallt. Dann will man was anderes hören, ne? Verstehe. Ja, und ich ging dann nach Hause und war deprimiert. Martina, also die große Linie von mir oder die Idee ist, irgendwie musst du raus, ein bisschen raus, im Rahmen dessen, was du kannst. Mhm. Und wenn es nur ein Tick ist, das wird dir schon ein bisschen weiterhelfen. Mhm. Wir rufen dich jetzt noch einmal an und meine Psychologin Sabine wird auch noch im Hintergrund ein bisschen nachdenken, hat auch mitgehört jetzt, was man da noch tun könnte. Vielleicht hat sie auch noch die eine oder andere gute Idee. Ja? Alles klar, Domian. Meine liebe Martina, alles Gute wünsche ich dir von Herzen. Vielen Dank, wünsche ich dir auch. Gerne, tschüss. 0800 220 50 50. Hier ist David, 26. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Ja, David, um was geht's? Bei mir geht es um sexuellen Missbrauch. Halt mal den Hörer bitte ein bisschen anders. Du klingst so verblubbert. So besser? Ja, halt ihn einfach, halt ihn richtig vor dem Mund. Ja. Es geht um sexuellen Missbrauch. Genau, sexuellen Missbrauch. Nee, du hältst ihn immer noch nicht richtig. So besser? Ja. Mhm. Moment. So besser? Ja. Mhm. Ja, bei mir geht es um sexuellen Missbrauch. Mhm. Also von meinem Vater, die Frau, also meine Stiefmutter. Ja. Die hat mich missbraucht. Vom 11. Lebensjahr bis zum 16. Lebensjahr. Ja. Ich bin nicht der Gewalt missbraucht, erstmal Genitalien gespielt, erstmal so hat alles quasi angefangen. Und so hat mein Vater auf Nachtschicht gewesen, bin ja da geblieben und hat er so quasi angefangen. David, die Leitung ist ganz schlecht. Das macht mich ganz jeck. Machst du da irgendwas? Ich mach gar nichts. Also es klingt wirklich ganz merkwürdig. Wir versuchen es nochmal. Ich wiederhole nochmal, ob ich das richtig verstanden habe. Dass quasi deine Stiefmutter. Genau. Die Mutter die neue Frau deines Vaters, dich im Alter von 11 und 16 sexuell missbraucht hat. Genau, richtig. Und sie hat, sag noch mal ein bisschen eingehender, was sie genau und in welchen Situationen gemacht hat. Also die hat das immer in den Situationen gemacht, wo Vater auf einer Schicht war. Mhm. Also immer so gebacken gekriegt, dass ich dann da geblieben bin. Mhm. Ich weiß nicht, wie sie das geschafft hat, aber die hat das immer jedes Mal geschafft, dass ich da bleibe. Wie also da bleibst, liebst du? Du warst doch... mein Vater da bleibt, also zu Hause, wenn er auf einer Schicht. Mhm. Also immer mit Druckmitteln, du musst hier bleiben, wenn du hier nicht bleibst, dann wirst du deinen Vater nie wiedersehen. Also mir quasi gedroht, dass ich meinen Vater nie wiedersehen werden würde. Und was ist dann konkret geschehen? Was hat sie mit dir gemacht? Also an den Genitalien rumgespielt, so hat das erstmal angefangen. Dann ging es immer weiter, sollte die ja überall küssen und so weiter und so fort. Und dann bis zu meinem 16. Lebensjahr und dann auf einmal ging jetzt auch zum Sexuellen über. Was heißt dann konkret Sexuellen? Also Sex. Das heißt, sie hat dich benötigt, mit ihr zu schlafen? Ja, richtig. Du hast mit dieser Frau geschlafen? Genau. Vorher, also als du 13, 14 warst, kam es dazu noch nicht, aber zu sexuellen Aktionen kam es schon? Ja, genau. Mhm. Und wie lange ging das dann noch, als du 16 warst? Dann war Ende. Dann ist sie ja schwanger geworden von meinem Vater. Bist du sicher von deinem Vater, nicht von dir? Nein, nicht von mir, von meinem Vater. Bist du sicher? Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Warum? Warum? Mein Vater hat auch nochmal einen Test gemacht und der ist der Vater. Achso. Hm. Wie viel Mal hast du denn richtig mit dieser Frau geschlafen? 6 Mal. Würde ich sagen, weiß ich nicht mehr. Wie kam es dann, dass das dann zu Ende war? Ja, dann ist sie halt schwanger geworden. Und dann hat das eigentlich aufgehört. Aber sie hat dann mich dann psychisch fertig gemacht oder seelisch einfach fertig gemacht. Also gegen meinen Vater über, ich bin ein schlechter Sohn. Mhm. Nur schlecht über mich gesprochen. Mhm. Hast du denn damals, als es akut war, hast du deinem Vater mal einen Hinweis gegeben? Ich habe es versucht, aber das ist gescheitert. Das ist in riesengroßen Streit eskaliert. Zwischen dir und deinem Vater? Genau. Warum? Genau. Weil? Weil ich wollte ihm erzählen, dass seine Frau mich angefasst hat. Und da wollte das gar nicht glauben, da wollte das gar nicht hören. Mhm. Und irgendwann kam der Tag, mein Vater hat ja, ich habe den auch angezeigt, wegen Steuerhinterziehung, weil ich wollte, dass einfach alles aufhört. Moment, du hast deinen Vater wegen Steuerhinterziehung angezeigt? Ja. Das war ein ganz anderes Thema dann, jetzt, oder? Ja, das ist ein anderes Thema, klar, aber deshalb, weil ich wollte einfach für mich selber, dass das einfach alles aufhört. Einfach aufhört, alles. Hast du die Frau später auch angezeigt? Nein. Warum nicht? Keine Ahnung, das weiß ich selber nicht. Manchmal frage ich mich, warum habe ich das nicht getan? Mhm. Du bist jetzt 26 Jahre alt. Hast du heute noch Kontakt zu deinem Vater und zu dieser Frau? Nein, gar keinen. Gar keinen? Ich froh drum. Du hast auch nicht später nochmal, also jetzt im Erwachsenenalter, mit deinem Vater nochmal gesprochen und hast gesagt, pass mal auf, das war doch so und so und so. Nein. Sind die beiden noch zusammen? So wie ich weiß, ja. Mhm. Aber ich möchte mit den beiden Personen nichts mehr zu tun haben. Nichts mehr. Was glaubst du, dieser sexuelle Missbrauch, den die Frau dir angetan hat, wie sehr das deine Sexualität verändert hat? Also für Frauen, sag ich mal, eine andere Frau, das ist nicht so schlimm, weil die hat mir das ja nicht angetan. Aber so beziehungstechnisch mäßig, naja, da läuft das nicht alles so gut, wie man sich das vorstellt. Was war denn das für ein Gefühl für dich damals, als du 15, 16 warst und die dich gezwungen hat, mit dir zu schlafen? Ja, auf jeden Fall kein schönes Gefühl. Also danach habe ich mich richtig scheiße gefühlt. Hattest du ein Kondom an? Nein. Nein? Nein. Und was war das mit dem Vaterschaftstest? Wer hat da wann den Vaterschaftstest gemacht, ob das seine Tochter ist? Weil er, was für eine Vermutung hatte er denn? Dass sie fremdgegangen ist oder sonstiges. Achso, aber es ging da gar nicht um dich, wegen des Testes. Nein, das ging gar nicht um mich. Gar nicht. Das heißt, es hätte durchaus passieren können, dass diese Frau von dir schwanger wird. Genau, richtig. Das ist ja unfassbar. Ja. Hattest du denn seither mal eine feste Beziehung zu einer Frau? Hab ich schon gehabt, ja. Und wie lief das? Am Anfang eigentlich sehr gut. Also meine längste Beziehung war ein Jahr lang. Mhm. Am Anfang ziemlich gut. Und dann wurde es immer schlimmer. Also ich bin sehr eifersüchtig gewesen. Sexuelle war nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Da lief das einfach nicht, so wie ich mir das vorstellen konnte. Ja. Denkst du heute oft zurück an das, was damals jahrelang passiert ist? Ich habe Albträume heute noch. Was für ein Gefühl hast du für diese Frau von deiner heutigen Warte aus gesehen? Für mich, mein Gefühl, am liebsten, wenn ich tot wäre. Das ist mein Gefühl. Mit wem hast du eigentlich schon darüber mal gesprochen, was da passiert ist? Ich habe mit meiner Mutter darüber gesprochen. Ach so, deine leibliche Mutter, mit der hast du Kontakt? Meine Mutter habe ich Kontakt, ja. Hattest du damals auch schon Kontakt mit der? Ich habe bei meiner Mutter gelebt. Ach so, du hast gar nicht im Haus deines Vaters gelebt? Nein, ich habe bei meiner Mutter gelebt. Aber warum hast du es denn dann deiner Mutter damals nicht erzählt? Ich habe Angst gehabt, wenn ich ihr das erzähle, dass da ganz Schlimmes passieren könnte. Ich habe einfach Angst gehabt, Angst, dass ich den Vater nicht wieder sehe. Dass du den Vater nicht wieder siehst? Genau, da habe ich die größte Angst. Und wann hast du es dann deiner Mutter erzählt? Wie alt warst du da? 22 war ich. Ah ja. Wie hat denn deine Mutter auf diese Nachricht reagiert? Entsetzt. Die war fassungslos. Und die hat auch nicht mal das Gespräch mit deinem Vater, also mit ihrem ehemaligen Mann gesucht? Ich habe keinen Kontakt gehabt, gar keinen. Ja. Ich konnte mir vorstellen, dass es bei Männern auch noch vielleicht noch schwieriger ist, darüber zu sprechen, vielleicht als wenn Mädels das passiert ist. Ja. Als Mann schämt man sich ja noch viel mehr, dass das passiert ist und. Aber ich habe mir irgendwann mal selber gesagt, ich kann nicht so weitermachen. Ich kann mich nicht durch so eine Person kaputt machen lassen. Irgendwann habe ich gesagt, muss ich das jemandem erzählen, weil in mir konnte ich das nicht mehr halten, muss ich auch meine Mutter sagen. Ja. Aber das am besten die ganze Welt erfährt. Ja. Also ich finde, David, dass du dringend dir therapeutische Hilfe suchen solltest. Das ist das eine. Auf jeden Fall. Da werden wir dir gleich noch behilflich sein, wie du das am besten machst und wo und so weiter. Im Rahmen dieser therapeutischen Hilfe solltest du dann mit dem Menschen, mit dem du das machst, erörtern, ob du vielleicht nachträglich diese Frau noch anzeigen möchtest und ob du da stark genug für bist. Also dafür wäre ich stark genug. Finde ich auch. Also wenn man stark dazu ist, sollte man das auf jeden Fall machen, finde ich. Damit man die Frau damit konfrontiert. Das wird schwierig sein, das zu beweisen, aber egal. Dann ist das Thema in der Welt und die Frau muss sich damit beschäftigen. Genau. David, meine Psychologin, die Sabine, ruft dich jetzt gleich an und dann werdet ihr alles weitere besprechen über die anstehende, hoffentlich bald anstehende dann Therapie für dich. Okay, alles klar. Alles Gute, David. Von Herzen, alles Gute. Du meldest dich, wenn wir melden uns gleich. Du legst auf, wir melden uns gleich. Tschüss. Ciao. So, ihr Lieben. Der Hinweis auf unser Thema am Mittwoch, in der Nacht vom Mittwoch auf Donnerstag, ist hier wieder Themennacht. Und das Thema diese Woche heißt Gehirn. Ich möchte mit euch über das wohl wichtigste menschliche Organ reden. Das Organ, was uns Menschen ja eigentlich ausmacht. Das Gehirn. Ich möchte mit euch sprechen über Gehirnverletzungen, Gehirnerkrankungen. Über herausragende Fähigkeiten vielleicht eures Gehirns. Oder mit Menschen, die schon mal im Koma gelegen haben und dabei etwas außerordentlich Besonderes erlebt haben. Sei es ein Nahtoderlebnis, sei es eine Vision, eine besondere Vorstellung, was auch immer. Wenn ihr gerne euch dazu äußern wollt, zu dem Thema am Mittwoch Gehirn, dann meldet euch am besten schon per Mail an domian@rde oder ruft am Mittwoch vor und während der Sendung an. Heute freie Themennacht, wie immer montags, und ich bin verbunden mit Nikolas. Und Nikolas ist 18. Guten Morgen. Ja, hallo Domian. Nikolas, schön, dass du da bist. Ja, freue mich auch mit dir sprechen zu können. So, um was geht's denn? Also ich sag gleich, ich bin total aufgeregt. Das ist gleich weg, sage ich dir. Okay, also es geht um eine ziemlich unbekannte Angsterkrankung namens Emetophobie. Ja. Das ist die panische Angst vor allem, was mit Übelkeit und Erbrechen zu tun hat. Ja. Und da bin ich jetzt seit 2007 schon betroffen. Seit 2007 schon? Genau, ja. Das ist ja schon recht lange. Ja. Warst ja ein Jugendlicher, als es angefangen hat. Ja, genau. Beschreib das mal genauer. Worum kreisen deine Gedanken immer? Also mittlerweile ist es halt so weit, dass ich halt Angst habe, mich zum Beispiel mit einem Magen-Darm-Virus zu infizieren. Also dann ist der Gedanke zum Beispiel, oh Gott, ich kann das jetzt nicht essen, da könnte was dran sein. Oder zum Beispiel auch, dass ich mich dann kaum mit jemandem treffen kann, von, weil er ja krank gewesen sein könnte oder etwas ins Haus schleppt, also ein Virus zum Beispiel. Und, ja. Also es ist wirklich die Angst zu erbrechen und die Angst vor Übelkeit. Richtig, genau, ja. Auch die Angst vor Magenschmerzen zum Beispiel, das auch? Nee, also das kreist schon echt um das Erbrechen. Mhm. Ja. Hast du denn in diesen Jahren schon mal erbrochen? Nee, das ist ja das Verrückte. Also das letzte Mal ist es eigentlich erst passiert, da war ich 7 Jahre alt. Mhm. Und also es hat mich damals sehr geschockt, da musste ich mich halt nachts plötzlich mehrfach übergeben. Und ich denke einfach, dass das vielleicht auch so eine Art Trauma vielleicht ist. Vielleicht, dass es da einen Zusammenhang gibt, vielleicht ist es aber noch komplexer, das Ganze. Was machst du? Bist du Schüler noch? Nee, leider auch nicht mehr. Also das hat halt riesen Ausmaß angenommen, dass ich dann, also 2007 hat halt so angefangen, dass ich dann immer weniger zur Schule auch gehen konnte. Mhm. Also mittlerweile bin ich eigentlich nur noch zu Hause und... Ach, du hast die Schule abgebrochen. Ja, ich habe es nicht mehr geschafft, dorthin zu gehen, weil ich halt auch Angst hatte, dass ich mich da übergeben muss. Und das heißt, welchen Abschluss hast du? Wie alt bist du gekommen? Also ich war auf der Realschule, hab's so gerade so noch bis zur 9. geschafft und habe dann einen Hauptschulabschluss nach Klasse 9 bekommen, von der Realschule, so nennt sich das irgendwie. Und seitdem sitzt du zu Hause? Ja, mehr oder weniger, ja. Bei deinen Eltern noch? Und genau. Warst du in therapeutisch-ärztlicher Behandlung? Ja, also ich war halt dann direkt 2007 bei einer Therapeutin, die das dann aber gar nicht kannte. Da habe ich dann relativ... Schlechte Therapeutin. Ja, also die Erfahrung durfte ich dann aber leider häufiger machen in den Jahren. Also da bin ich von Therapeut zu Therapeut und erstmal kennt das keiner. Ja, ne? Das wundert mich sehr. Das haben wir hier in dieser Sendung auch schon einige Mal gehört. Wenn das ein Therapeut nicht kennt, bin ich aber ausgesprochen schockiert darüber. Allerdings, ja. Und dann hatte ich zwar das Glück, dass ich jetzt im vergangenen März eine Therapie bei jemandem angefangen habe, also bei einem Therapeuten, der das kannte. Da war ich erstmal sehr glücklich. Mhm. Der hat es dann auch mit einer anderen Methode eben versucht, also mit keiner normalen Verhaltenstherapie, sondern mit etwas, das nennt sich EMDR. Was ist das? Oh, das ist sehr schwer erklären. Also da verfolgt man die Finger von dem Therapeuten mit so einer Links-Rechts-Bewegung und also das hat dann irgendwie, dadurch wird das Unterbewusstsein geöffnet von mir. Und dann hat man halt Zugriff da drauf und kann dann so Ängste, wie soll ich das sagen, neutralisieren oder verharmlosen und ja. Ist das ein etablierter Diplompsychologe oder Arzt, der das macht? Also Arzt glaube ich da nicht, aber auf jeden Fall jetzt ja. Also kein Hokuspokus. Nein. Ja, entscheidend ist ja auch, wie du dich hierbei fühlst. Ja, also es ist halt so, dass ich, wie soll ich sagen, ein Stück weiter gekommen bin, so dass ich halt wieder jetzt über den Sommer über so ein bisschen wieder rausgehen konnte und Sachen machen konnte, die ich halt vorher nicht konnte dann. Mhm. Aber das an meiner eigenen Angst, also an der Angst vor dem Erbrechen an sich, hat sich einfach nichts geändert, nach wie vor. Ich stelle mir vor, dass du dann, wir hatten ja das Thema vorhin am Anfang mit Martina schon, dass du auch ganz isoliert lebst. Total, ja. Keine Freunde. Also ich kann sehr froh sein, dass ich ein paar gute Freunde habe, die das wirklich verstehen und da auch, ich sag mal, ja, geduldig sind. Die kommen dich dann besuchen. Das ist jetzt halt so im Winter, das ist jetzt auch ein neues kleines Kapitel, so habe ich zumindest das Gefühl, da gehen irgendwie mehr Magen-Darm-Grippen rum und da habe ich halt dann auch das Problem, dass ich im Winter eigentlich keinen zu mir reinlassen kann. Achso, die dürfen dich nicht besuchen aus Sorge, dass sie dich anstecken könnten eventuell. Richtig, ja, genau. Mhm. Geschweige denn, dass du irgendwo hingehst, natürlich gehst du auch dann zu niemandem. Genau, in den allerseltensten Fällen, genau. Das heißt, in den letzten Jahren ist auch nichts Liebesmäßiges gelaufen? Nee. Gar nichts? Nee, eigentlich gar nichts. Nee. Auch nicht mal verliebt gewesen? Nee, hat sich nicht so richtig angeboten. Also ja, wie wir auch, ne? Wie bitte? Ja, ich sag wir auch, ne? Du siehst auch kaum jemanden. Eben. Wie fühlst du dich denn so in der Situation, in der du lebst? Tja, hilflos einfach. Also ist es halt nicht so, dass ich jetzt gar nicht auch an mir selber arbeiten würde. Also manchmal ist es so, da habe ich für mich selber auch schon so kleine Erfolge mal verbuchen können. Mhm. Aber ja, ich kann mich natürlich selber nicht komplett therapieren. Und mhm. Gehst du denn, wenn du schon keine Menschen so an dich heranlassen möchtest, gehst du denn so alleine schon mal spazieren draußen? Ja, das schon. Also das schon. Und also manchmal kann ich halt auch in einem kleinen Umkreis mal irgendwo hinfahren, aber das sind dann wirklich, sage ich mal, 5 Minuten Autofahrt und dann kriege ich auch schon extrem Panik. Also Autofahren geht ja eigentlich auch schon wieder nicht. Und weil man da auch, da könnte es einem übel von werden. Nicht vom Autofahren, aber ich habe halt Angst, dass ich da nicht rechtzeitig anhalten kann und ja. Hast du denn auch Angst, dass deine Eltern dich eventuell anstecken könnten? Auch, ja, das volle Programm. Mhm. Das heißt, das ist auch gar nicht so ein entspanntes Verhältnis zu Hause. Richtig, richtig, richtig. Wie nimmst du deine Mahlzeiten zu dir? Ja, das ist auch noch so ein Thema. Ich kann halt nichts mehr mit den Händen essen, also wirklich rein gar nichts mehr, nicht mal ein Kaugummi. Mhm. Auch nicht, wenn du vorher die Hände gewaschen hast? Nee, weil, also wir haben auch Desinfektionsmittel zu Hause, das benutzen wir dann auch regelmäßig alle und... Also wie im Krankenhaus, so ein Spender, wo man so sich die Hände dann einreibt. Ja, sowas. Frühstückst du oder isst du denn Mittag zusammen mit deinen Eltern am Tisch? Ja, also am Wochenende schon und dann ist es aber halt so, dass ich dann halt auch ganz extrem darauf achte, dass das Besteck von keinem anderen angefasst wird und sowas, ne? Bist du Einzelkind? Nee, ich habe noch einen Bruder, aber der wohnt schon seit einigen Jahren nicht mehr zu Hause. Wie gehen deine Eltern damit um? Ja, das belastet sie natürlich auch extrem. Nehmen die dich ernst? Ja, sie nehmen mich ernst und versuchen mir auch, sage ich mal, so wie sie es können, zu helfen. Aber man stößt dann natürlich auch total an seine Grenzen. Hm. Du kannst mal auch nicht mal ein Stück Kuchen so in die Hand nehmen? Nee, also alles nicht. Mhm. Alles nicht? Mhm. Selbst wenn es deine eigene Hand ist? Richtig. Das macht das nicht besser. Genau, und was ich jetzt noch vergessen habe zu erzählen, das könnte sehr wichtig sein, deswegen, ich vermute auch, also ich habe eine Idee, woher diese Angst eventuell auch noch herrührt. Und zwar habe ich in der Schule damals mich nicht wohl gefühlt, also ich wurde da gemobbt und habe dann halt auch, also erstmal die Erfahrung gemacht, dass ich gesehen habe, dass jemand anderes sich in der Schule übergeben musste. Und dann habe ich auch festgestellt, dass manchmal mich dann Lehrer nicht rausgelassen haben oder ich nicht nach Hause gehen durfte, wenn mir wirklich mal übel war. Und seitdem ist dann dieses, in einem Raum sein, mit irgendwem was machen, ganz angespannte Situation für mich. Und ich traue mich dann seitdem auch immer mehr nicht zu sagen, wenn es mir mal nicht gut geht, sogar unter Freunden. Mhm. Also, ja. Das ist ja ein heftiger Lebenszustand, würde ich mal so sagen, mit 18 Jahren. Ja, leider. Mhm. Hast du nicht Sehnsucht danach, dich zu verlieben? Ich komme nochmal auf das Thema zurück. Doch, total. Total. Also man entwickelt auch einfach so eine Art Galgenhumor und man gewöhnt sich irgendwie an die Situation. Ich glaube, sonst würde man es gar nicht mehr aushalten. Also, stehst du auf Männer oder Frauen? Männer. Wissen deine Eltern das? Meine Mutter schon. Ja. Ist das ein Problem auch? Nee, eigentlich jetzt nicht. Also das belastet mich eigentlich nicht. Nein. Jetzt bist du erst 18 Jahre alt. Ja. Jetzt muss man ja überlegen, da muss ja jetzt bald was passieren. Ja. Das ist ja eine ganz entscheidende Zeit. Da kann man ja, da wäre ja gut, wenn man was tun könnte. Das heißt, wäre super, wenn du deinen Schulabschluss einen zusätzlichen machen könntest oder eine Lehre oder weiß ich was. Was sind denn deine Träume? Hast du solche Träume? Ja, also ich kann zwar noch nicht konkret sagen, in welche Richtung ich gehen will, aber zum Beispiel würde mich halt Autodesign interessieren. Mhm. Vielleicht aber auch irgendwas mit Beratung, irgendwas um... Das ist ja interessant. Autodesign würde dich interessieren? Ja. Also für Autos? Ja, ja. Das ist ja interessant. Bist du ein Autonarr? Ja, total. Ehrlich? Was? Ja. Welches Auto hat das beste Design zurzeit von den Neuwagen, die es so gibt? Also ich stehe zum Beispiel generell auf die Marke Citroën. Ach, guck. Ja. Ja, aber also ich kann mich da nicht festlegen, aber so die französischen Autos finde ich schon ganz schick. Auf jeden Fall ist das ein großes Hobby von dir und wahrscheinlich guckst du ja ganz viel im Internet auch und beschäftigst dich damit. Genau, ja. Apropos Internet, kommunizierst du denn per Internet mit anderen Leuten? Ja, das schon, halt mit meinen Freunden. Ne? Mhm. Ja. Hat dir denn mal ein Therapeut einen klinischen Aufenthalt vorgeschlagen? Ja, also das haben wir natürlich alles schon durchgesprochen. Es ist sogar mal zu einer Art Zwangseinweisung gekommen, weil, also das war 2009, da war ich dann halt auch so auf dem Trip, ich will nicht mehr leben und so weiter, ne? Mhm. Und ja, da wurde ich dann zwangseingewiesen, weil das irgendwie nicht vertretbar war. Und dann bin ich da halt gelandet, aber das war halt eine Klinik, da konnten die mir halt auch überhaupt nicht helfen, weil die haben sich eigentlich gar nicht mit mir beschäftigt. Das war wahrscheinlich die Hölle für dich sogar. Richtig, das war ganz schlimm. Nee, sowas darf das auch nicht sein. Das muss eine Klinik sein, die speziell mit solchen Dingen umzugehen weiß und die auch eingestellt ist auf Patienten mit all ihren Befindlichkeiten und Empfindlichkeiten. So eine Klinik muss das sein. Ich sag dir eins, Nikolas, was du mir jetzt erzählt hast, du bist so jung und du hast dich jetzt so viele Jahre damit rumgeschlagen. Ja. Und der Zustand ist schon extrem, finde ich. Mhm. Und je mehr Zeit vergeht, wahrscheinlich wird er extremer unter den Umständen, in denen du lebst. Mhm. Und die Therapie, die du da machst, ich weiß nicht, im Grundsätzlichen hilft sie ja nicht, wie du gerade gesagt hast. Richtig, deswegen ist er auch mittlerweile schon abgebrochen. Ah, siehst du, genau. Ja. Mhm. Also muss etwas, eigentlich muss jetzt was gravierend Neues geschehen. Ja, ja. Auch etwas, wo du am Anfang vielleicht eine gewisse Hemmung hast. Sonst drehst du dich immer weiter im Kreis, immer weiter im Kreis. Ja. Ich sag dir, ich bin davon fest überzeugt, dass ein Aufenthalt in einer wirklich guten Spezialklinik für diesen Krankheitsbefund, den du hast, deine Chance ist. Ja. Ich weiß, du musst wahrscheinlich am Anfang erstmal über 1000 Schatten springen und dich mit dem Gedanken anfreunden. Ja. Aber das musst du machen. Das ist so kostbare, tolle Zeit, die du jetzt, die jetzt einfach so wegweht und die kriegst du nie wieder. Auf jeden Fall, ja. Außerdem sollst du einen Schulabschluss machen, du sollst einen netten Kerl kennenlernen, du sollst reisen, du sollst alle schöne Sachen machen, die man so in dem Alter macht. Mhm. Klar, das wünsche ich mir natürlich auch. Also ich habe auch gar keine Abneigung an sich, an der Klinik oder so, aber das ist halt wegen meiner Angst natürlich eine Horrorsituation. Ich weiß. Mhm. Meine sehr nette Psychologin Sabine, die wird dich jetzt mal weiter beraten. Ja. Also ich finde, es muss in die Richtung gehen. Und da weiß sie viel besser Bescheid, wie man vielleicht auch die Ängste überwindet, dorthin zu kommen und wie man sich vielleicht innerlich so mental auch darauf vorbereitet, auf sowas. Ja. Mach es. Ich bin sicher, du wirst irgendwann sagen, das war genau die richtige Entscheidung. Mein lieber Nikolas. Ja. Jetzt legst du bitte auf. Siehst du, war doch gar nicht so schlimm, oder? Nee. Ja, siehst du. Ich bin sehr dankbar. Ja, ich finde dich wirklich auch einen sehr netten Kerl. Und das ist, dir muss auch geholfen werden. Du musst auch ins Leben raus. Du bist ja völlig vom Leben isoliert jetzt. Ja. Mensch. Du legst auf und Sabine ruft dich gleich an. Ja, okay. Vielen Dank. Alles Gute, mein Lieber. Tschüss. Tschüss. Ciao. Ha, ich kriege einen Hinweis aus meiner Regie, dass der kleine Hirsch falsch steht. Vielen Dank an meine Regie. Der kleine Hirsch ist im Studio. Aber er stand nicht da, dass ihn alle Leute sehen können. So ist gut, ne? Hier muss ich immer aufpassen, dass ich hier nicht gegenstoße, aber... So. Sehr gut. So, wir machen weiter, oder? 1.38 Uhr haben wir und hier ist Martina. Martina ist 52. Guten Morgen, Martina. Ha, Martina hat den Fernseher oder das Radio nicht. Ja, guten Morgen, Domian. Martina, Ton runter vom Fernseher oder vom Radio. Habe ich, aus. Sehr gut. Um was geht's? Ja, mein Problem ist mein Sohn, der ist 15 Jahre alt. Kurz zur Vorgeschichte, ich habe 5 Kinder. Mhm. 4 Kinder aus erster Ehe und mein Sohn ist aus zweiter Ehe. Ist er der Jüngste? Der ist der Jüngste, der Nesthaken, ja genau. Die anderen sind aus dem Haus? Die anderen sind alle aus dem Haus, ja. Also bei uns war es so, dass ich vor 5 Jahren ein Aneurysma im Kopf hatte. Oh. Was also Gott sei Dank durch Operation sehr gut verlaufen ist. Mein Sohn hat also auch so diese ganze Tragweite nicht mitbekommen, wo ich zusammengebrochen bin mit einem epileptischen Anfall. Und das war alles lebensbedrohlich. Ja, es war schon lebensbedrohlich, er war Gott sei Dank draußen spielen und hat das also alles gar nicht so ganz mitbekommen. Ja. Bei mir ist es also alles gut ausgegangen, nur als ich aus dem Krankenhaus kam, wurde bei seinem Vater Krebs diagnostiziert. Mhm. Ja, das haben wir jetzt im Prinzip 3 Jahre durchlebt und er ist also letztes Jahr im März verstorben. Mhm. Und seitdem habe ich da also, ja, was heißt kaum noch Zugang, kann ich jetzt nicht sagen. Der ist also lieb und nett. Das heißt, das hat den Jungen so geschockt, dass er gar nicht mehr aus sich heraus kann. richtig. Ich komme da also nicht mehr dran. Der also schulmäßig ist der total abgesackt. Mhm. Und ich weiß auch nicht, wie ich da wirklich mit umgehen soll. Er hat also totale Verlustängste. Kann man natürlich verstehen, mhm, nach meiner Krankheit. Ja, und, natürlich, ja, ja. Dann die Sache mit seinem Vater. Wie alt ist der Vater geworden? 56. Ja. Ja. Also es war eine ganz schlimme Zeit für ihn, und als ich ihm das auch mitteilen musste, ich habe damit gerechnet, habe ihn aber auch da nicht wirklich informiert. Er hat ihn auch noch besucht, aber die wirkliche Tragweite war ihm also nicht ganz bewusst. Ach so, habt ihr ihm gar nicht richtig gesagt, wie schwer krank der Vater ist. Er wusste, dass er Krebs hatte, aber so diese letzten Wochen haben wir ihn im Prinzip, auch die Familie des Vaters, habe ich noch sehr guten Kontakt zu, mhm, und wir haben ihn da so ein bisschen außen vor gelassen. Vielleicht war das schon ein Fehler. Ja, ich hatte es mit meiner Schwägerin abgesprochen, die wollte auch noch mit ihm ins Krankenhaus, er wollte auch dahin. Mhm. Er wusste im Prinzip genau, was passierte, mhm, aber es war im Prinzip zu spät, mit ihm noch dahin zu gehen. Hat dein Sohn deinen Mann verstorben gesehen? Nein, mhm, nein, hat er nicht. Hat er nicht. Wir waren auf der Beerdigung. Die ganze Familie war da, also ich habe auch immer ein gutes Verhältnis noch zu dieser Familie gehabt, obwohl wir geschieden waren. Hm. Und Ihr wart geschieden, ihr habt gar wir nicht waren mehr, geschieden. Achso, ihr habt gar ja, nicht ja, mehr zusammengelebt. Wir waren geschieden, hm, und er ist auch immer noch zu seinem Vater gegangen. Aber es war halt so ein Alter, ja, dann will ich mal lieber hierhin, dann will ich mal lieber dahin. Und wir haben natürlich alle versucht, ihm zu erklären, hör mal, es geht ihm nicht gut und mhm, vielleicht gehst du doch mal besser noch mal dahin, und dann ist er auch wieder dahin. Und ja, dann kam er dann auch wieder und sagte, hör, der Papa hat wieder Haare und es geht ihm doch wieder besser. Mhm. Und als du ihm dann gesagt hast, dass der Papa tot ist, wie hat er denn da direkt und spontan reagiert? Der hat ganz fürchterlich geweint. Ganz fürchterlich geweint. Ja. Also wir haben beide geweint. Ich war zwar von ihm geschieden, aber ich kann jetzt nicht sagen, dass da irgendwo so eine Kälte war. Wir sind einfach auseinandergegangen, weil es nicht mehr passte, aber wir haben immer noch einen freundschaftlichen Kontakt gehabt. Wie hat der Junge sich verhalten, oder wie zeigte er sich bei der Beerdigung? Ach, in Tränen aufgelöst. Mhm. War bei mir das Gleiche, und er hat dann hinterher zu mir gesagt, Mama, obwohl ihr schon geschieden seid, habe ich also nicht gedacht, dass du doch noch so traurig bist, dass der Papa mhm, gestorben ist. Hast du denn danach, die Tage danach, Wochen danach, Monate danach, mit ihm über diese Thematik nochmal gesprochen? Wir haben sehr oft darüber gesprochen, ja, aber ich habe so das Gefühl, der blockt so ein bisschen ab. Ich habe auch gesagt, sollen wir irgendwie mal in so eine Trauerbewältigung? Nein, brauche ich nicht, nein, brauche ich alles mhm, nicht. Mhm. Er hat noch einen guten Freund mit ihm, mit dem er darüber spricht, weißt du, aber wenn ich so, er ist auch bei Facebook angemeldet, und wenn ich dann so manche Sachen höre wie oder lese, wie zu Weihnachten, hat er zum Beispiel geschrieben, ich wünsche mir gar nichts zu Weihnachten, ich möchte einfach nur noch mal mit den Leuten, die da oben im Himmel sind, vielleicht noch einmal reden. Ach so. Ja, dann traurig. Ja, weiß ich nicht. Ich weiß wirklich nicht im Moment, wie ich mit ihm umgehen also, was den Alltag anbelangt, er ist in der Schule völlig abgesackt, sagst ja, du? Ja, völlig. Er kapselt sich ab, sagst du? Ja, er versucht auch so alles. Ich habe also mit der Schule gesprochen. Ich habe dann gesagt, hört mal Leute, ich war sehr krank, der Vater ist verstorben. Dann kommt dann irgendwie, wir können ja nicht auf jeden Einzelnen eingehen. Das für mich schon irgendwo ein Witz. Finde ich auch. Tolle Schule. So? Ja. Tolle Schule, ja, habe ich auch so gesehen. Eigentlich wäre das auch eine Idee von mir gewesen, dass man von Seite der Schule vielleicht, dass da jemand, zu dem er Vertrauen hat, vielleicht sogar ein Lehrer, gibt es keinen. Nee. Wen gibt es außer dir an erwachsenen Leuten noch, die eventuell in rankommen können? Ja, es sind seine Geschwister. Also die eine Schwester, wo er ein sehr enges Verhältnis zu hat. Wie alt ist sie? 23. Ja, die hatte wahrscheinlich auch noch viel damit zu tun mit... Es war ja nicht ihr Vater. Es war nicht ihr Vater, genau. Ja, war nicht genau. Ihr Vater, mhm, genau. Aber die hilft ihm schon mal ein bisschen. Da redet er auch schon mal. Aber mhm, sonst ist leider niemand da. Im Grunde heißt das, dass der Junge diesen Schock, diese Trauer, diese Verzweiflung in sich reinfrisst. Ja. Die Schule funktioniert nicht mehr. Nee, also er sitzt viel am Laptop und schreibt. Es kommen wohl, ich muss wohl sagen, er hat sehr viele Freunde, die auch immer zu ihm kommen. Immerhin das noch. Das noch, ja. Es ist noch ein anderer Freund, da hat der Vater einen Gehirntumor. Da sieht's auch nicht so gut aus. Das heißt, da haben die beiden schon mal ein Thema. Die haben schon mal ein Thema. Wenn die darüber reden. die fangen sich auch gegenseitig auf, ja. Ja, ich habe jetzt wohl eine Reha beantragt, einmal für mich und für meinen Sohn mit. Ja. Weil ich halt alleine mit ihm bin und ich hoffe, dass wir das auch gemeinsam durchziehen. Wie würde das denn gehen dann in den Schulferien? Domian ist mir im Moment total egal. Ja, dir vielleicht, aber wie ist es mit ihm? Er kann ja dann nicht 6 Wochen aus der Schule raus. Es wird höchstwahrscheinlich 3 bis 4 Wochen sein. Ja. Und da wäre dann auch schulische Unterstützung gegeben. Ach so, das ist ja toll. Ne? Und, Das finde ich eine gute Idee. Ja, weil irgendwo muss der raus. Also ich gehe davon aus, ich weiß nicht, ob es richtig ist. Ich denke mal, ich muss ihn erstmal irgendwo rausziehen. Einmal damit er eine psychologische Unterstützung vielleicht mal bekommen. Wichtig ist ja natürlich, dass das in dieser Reha-Klinik, wo ihr dann seid, dass da auch wirklich jemand ist, der sich damit gut auskennt, mit Trauerbewältigung, ja, und der auch ein Händchen dafür hat, wie man gerade mit Jugendlichen damit, ja, dann umgeht. Das ist ganz wichtig, sonst macht man noch mehr kaputt als vielleicht... Richtig, habe ich auch angegeben, mhm, und ich habe auch gesagt, dass ich also keine Reha für mich mache, mhm, ohne den Jungen mitzunehmen, weil es ist ja leider heute so, man bekommt ja dann gesagt, ja, müssen Sie mal gucken, wo Sie die Kinder unterbringen. Ja. Ja. Ne? Hast du ihm das denn schon gesagt, dass du das... Er weiß das. Und ja, das ist okay für ihn? Er wollte erst nicht, aber er hat gesagt, ja, bleibt mir ja nichts über, da muss ich halt mitgehen. Ja, das finde ich eine gute Idee. Das ist so von hinten durch die Blume, ja, kommt man da vielleicht eher an ihn ran. Ja, richtig. Das, richtig. Was man auch noch versuchen sollte dazu, wenn du sagst, er hat zu der größeren Schwester, die 23 ist, einen, ja, sehr guten Kontakt. Ja. Du kannst mit der Schwester ja auch ganz offen reden. Ja. Dann bitte sie doch ganz einfach nochmal und halte du dich raus. Vielleicht hat er auch eine gewisse Hemmung, du bist die Mutter und vielleicht mag er gar nicht da so offen reden. Ja. Dass die Schwester doch öfter mit ihm noch spricht. Ja, und einfach mal abtastet, wie traurig der ist. Ja, nicht, könnte dass, man eventuell machen. Nicht, dass irgendwas sogar mal passiert aus der Traurigkeit heraus. Ja, das ist ja, ich habe auch immer das Gefühl, dass er mich damit nicht belasten möchte, weil, mhm, ich habe also, ich arbeite Vollzeit, früh und spät, mhm, weil irgendwo muss ja auch Geld reinkommen. Mhm. Und dann habe ich manchmal so das Gefühl, wenn er jetzt mit seinen Sachen noch kommt, mhm, weil ich ja selber, ich war 1,5 Jahre so nach dem Aneurysma, hatte ich also noch Angstzustände, Panikattacken. Das hat er natürlich am Rande auch mitbekommen. Aber das erklärt doch vieles dann, dass er sich bei dir zurücknimmt. Das, ja, heißt, er braucht einen anderen Ansprechpartner. Ja. Nimm, ja, die Schwester, bitte die Schwester, dass, ja, dass sie das macht mit ihm. Ja. Und je nachdem, vielleicht könnte man ja sogar der Schwester noch was an die Hand geben, wenn sie den Eindruck hat, dass es wirklich sehr schwierig, dass sie es gar nicht schafft, dass man vielleicht doch noch mal was Professionelles überlegt. Ja, das Problem mit dem Professionellen ist immer, wenn man da irgendwo einen guten Jugendpsychologen haben will, da hat man Wartezeit bis zum Jahr. Ja, ne? Ich weiß. Also, traurig. Also lass uns erstmal den Weg da über die Schwester versuchen. Ja. Manchmal hilft einfach viel gut intensiv sprechen schon. Ja. Dennoch ist mir wohler, wenn wir dich nochmal zurückrufen und dir vielleicht doch noch die eine oder andere Adresse an die Hand geben. Ja, das wäre super. Für den Notfall. Das ist super. Die Sache mit der Reha finde ich toll. Das ist eine sehr gute Entscheidung von dir, eine gute Idee, finde ich. Ja, ich wusste mir jetzt auch keinen Rat. Also das ist eigentlich das, wo ich sage, dann kommen wir vielleicht auch wieder, oder was heißt, wir sind ganz eng zusammen. Mhm. Na, also er hat ja eigentlich auch nur noch mich. Mhm. Und ich merke durch diese Verlustängste auch manchmal, wenn ich schon mal sage, ja, heute geht es mir nicht so gut, und dann fällt ihm am nächsten Tag ein, dass er Bauchschmerzen hat, weil, ja, er könnte ja besser zu Hause bleiben, weil mir könnte ja was, ja, passieren. Ja, ist ja schon rührend. Ja, das ist auch ein ganz lieber Kerl. Ja. Ne? Mir tut das dann auch immer in der Seele weh, wenn ich ihn dann nicht weiß, wie ich ihm helfen soll. So, ich wünsche euch viel Erfolg für die Reha. Ja, alles klar. Martina, danke dir, Domian. Wir rufen dich jetzt gleich nochmal an, alles weiter im Hintergrund. Ja, danke. Tschüss. Ciao. 0800 220 50 50, und hier ist die Britta, und Britta ist 47. Guten Morgen, Britta. Hallo, Britta. Hallo. Britta. Hallo. Ja, Britta, hörst du mich? Ja. Ja, ich höre dich auch sehr gut. So muss es auch sein. Schön, dass du da bist. Um was geht's denn? Ja, geht darum, ich habe ja schon mehrfach versucht, mein Sohn ist nicht letzten Freitag, sondern den Freitag davor verstorben. Dein Sohn? Mein Sohn. Ja. Wie alt, ja, ist dein Sohn geworden? 18. Was ist da passiert, Britta? Der wollte nach meinen Eltern. die wohnten in Gentin und wollte den einen Überraschungsbesuch, ach Gott, machen. Mhm. Und heute war die Beerdigung. Heute war die Beerdigung. Ja. Das heißt, du bist extrem angeschlagen und traurig. Ganz extrem, ja. Hast du schon... Ich habe ja schon letztes Mal versucht anzurufen und dann habe ich den Fehler gemacht und habe das Handy aufgelegt. Mhm. Ja, das weiß ich alles gar nicht. Heute war die Beerdigung. Sohn 18 Jahre. Ja. Und nun, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll. Lebst du mit dem Vater des Sohnes zusammen? Nein. Das heißt, du hast alleine gelebt mit dem Sohn? Ja, nein. Der hat schon alleine gelebt. Ach so. Mhm. Und mein Mann ist nicht der Vater. Mhm. Und der ist auch ständig auf Arbeit. Der ist auch jetzt nicht da. Ich könnte mir vorstellen, wenn du heute sowas Schlimmes erlebt hast, die Beerdigung, dass du auch Medikamente genommen hast, um dich ein bisschen zu beruhigen? Ja, ich war ja nur 2 Tage im Krankenhaus, weil ich bin zusammengebrochen. Ist ja irgendwo, denke ich, auch mal klar. Mhm. Und ich hatte dann ein paar Beruhigungstabletten gekriegt. Und die hast du heute auch genommen? Habe ich auch genommen, ja. Daher... Damit ich jetzt... Ja, deswegen können wir auch ein bisschen schwierig miteinander reden, weil du langsam sprechen kannst, nur aufgrund der Tabletten. Stimmt das? Ja, ist richtig. Hm. Wie hast du denn dann heute diesen Tag, also vor allen Dingen die Feierlichkeit der Beerdigung erlebt? Ich bin am Grab umgefallen. Wenn ich das so sagen kann. Du bist ohnmächtig geworden. Ja. Weil ich konnte es nicht sehen, wie der Sarg runterging. Hm. Sag mir doch bitte nochmal, Britta, das habe ich gerade am Anfang nicht richtig verstanden. Wie es zu diesem, letztendlich wie es zu diesem Unfall kam. Das weiß ich ja selber noch nicht. Wir waren ja, wie gesagt, ich habe das von der Polizei erfahren. Und wir waren jetzt noch zu der Unfallstelle gefahren. Mhm. Und das Schlimmste ist ja, dass da schon ein Kreuz stand. Da ist schon jemand gestorben. Mhm. Glaubst du, dass dein Sohn zu schnell gefahren ist? Glaube ich nicht, weil der war so vorsichtig. Der hat ja immer schon Angst gehabt, wenn er ein Messer in der Hand hatte. Ja. Oder sonst was. Ja. War er alleine im Auto? Ja. Ist er sofort an der Unfallstelle verstorben? Das kann ich jetzt nicht sagen, weil ich weiß nicht, wie ich nur gefunden wurde. Bitte? Kann ich jetzt wirklich nicht sagen. Weißt du nicht. Hm. Aber irgendwann... Weiß ich wirklich nicht. Irgendwann standen Leute bei dir in der Wohnung und haben das traurige... Die traurige Mitteilung, ja, dir gesagt. Hm. Ja. Wie war dein Verhältnis zu deinem Sohn, Britta? Der war gut. Das war ein gutes Verhältnis. Oh, das war ein gutes Verhältnis. Hm. Du lebst jetzt mit einem Partner zusammen. Ja. Der ist auch jetzt in deiner Wohnung? Nein, der ist auf Arbeit. Ach so, das heißt, du bist ganz alleine? Ich habe meine Tochter, die noch oben hier im selben Haus wohnt. Mhm. Wie hast du denn... Aber ansonsten bin ich hier unten alleine. Und du weißt wahrscheinlich gar nicht, wie du die Zeit aushalten sollst. Ich habe jetzt nicht ganz verstanden. Ich kann mir vorstellen, dass du gar nicht weißt, wie du die Zeit aushalten sollst, was du tun... Ach so, ja, jetzt habe ich verstanden. Mhm. Ich weiß es im Moment selber nicht. Mhm. Mhm. Britta, aus tiefem Herzen mein Mitgefühl. Ich weiß, ich ahne, was das bedeutet, wenn man einen Sohn, einen 18-jährigen Sohn verliert. Das ist unermesslich. Es tut mir wirklich sehr, sehr, sehr, sehr leid. Und ich kann mir auch vorstellen, dass du gar nicht mehr weißt, ob du noch atmen kannst vor Traurigkeit. Ich möchte das jetzt dass wir jetzt gar nicht hier weiter in aller Öffentlichkeit sprechen, sondern Ich wollte mir eigentlich schon das Leben nehmen, sage ich ganz ehrlich. Ja. Ja, ja. Ich höre das raus, dass es dir ganz, ganz schlecht geht. Deswegen möchte ich, dass wir das hier auf dem Sender beenden, das Gespräch. Und du musst mir bitte, bitte eins versprechen. Ja? Du legst jetzt auf, das Telefon auf, und wenn es dann gleich wieder klingelt, dann nimm es bitte an, das sind wir. Versprichst du mir das? Ja. Dann machen wir das jetzt bitte so. Leg du bitte auf und wir rufen gleich wieder an. Ich könnte schon, ja? Ja, so machen wir das. Leg schnell auf und wir melden uns gleich. So, jetzt bitte ich meine Regie, meinen Psychologen, wenn es irgendein anderes Gespräch gibt, das zu unterbrechen und sofort, wirklich sofort Britta anzurufen. So, jetzt sind wir verbunden mit Dani. Dani ist 19 Jahre alt. Guten Morgen, Dani. Jetzt haben wir nicht mehr so viel Zeit, entschuldige, aber das war das gerade ein bisschen dramatisch. Kein Problem. Um was geht's denn? Erstmal guten Morgen. Guten Morgen. Um was geht's denn bei dir, Dani? Um meine neue Beziehung. Wie alt ist denn diese neue Beziehung? 22. Und wie lange seid ihr jetzt zusammen schon? 2,5 Monate. Ja, das ist ja nun ganz neu. Ja. Und da gibt es schon ein Problem? Ja. Erzähl mal. Er ist noch Jungfrau. Mhm. Und er hat Angst vom ersten Mal, weil er Angst hat, irgendwelche Fehler zu machen. Mhm. Und ich versuche ihm halt die Angst zu nehmen, indem ich zu ihm sage, man kann beim ersten Mal keine Fehler machen. Wenn man es nicht ausprobiert, dann weiß man auch nicht, wie man es später verbessern kann. Sehr guter Ratschlag. Und ja, er macht mich mit seiner Angst unsicher. Mhm, verstehe ich. Würde mich auch unsicher machen. Aber ich finde schon mal toll, dass er dir das gesagt hat. Ja, finde ich auch. Das ist schon mal ganz viel. Ich glaube, dass er da sich selbst schon mal ganz viel Angst genommen hat. Und, ja. Und wenn du so gut darauf reagierst, wie du das ja zu tun scheinst, ist das auch alles richtig, dass du dem einfach sagst, und wenn es alles nicht so gut läuft am Anfang, wenn es irgendwie nicht so toll ist, egal, beim zweiten, dritten, vierten, fünften, sechsten Mal wird super. Ja, weil es ist ja, egal in welcher Hinsicht, noch kein Meister vom Himmel gefallen. Genau, genau. Bei den allerwenigsten Menschen ist es beim ersten Mal toll gewesen. Genau. Bei den allerwenigsten. Du hast schon viel Erfahrung gesammelt? Ja, also ich war jetzt bevor ich mit ihm zusammenkam, 3 Jahre Single. Mhm. Ich konnte mich ausleben bzw. weiterentwickeln. Ja. Und ich bin jetzt voll und ganz für ihn da. Also ich habe vorher schon 2 Beziehungen gehabt, aber dieses Gefühl der, als ob ich ihn schon ewig kennen würde, das hatte ich bei keinem Ex-Freund von mir gehabt. Wie weit ist denn, seid ihr denn schon euch nahe gekommen? Was ist denn schon passiert? Petting-Annäherungsversuche. Mhm. Seiner Seite her, wenn ich die erwidern möchte, sagt er, ja, ich fühle mich gerade im Moment ein bisschen unwohl dabei. Hm. Ich glaube, steter Tropfen hüllt den Stein, schönes altes Sprichwort. Dass du, bitte? Ich sage, es gibt ein schönes altes Sprichwort, steter Tropfen hüllt den Stein. Ja. Dass du jetzt wirklich in deiner sensiblen Art und Weise, wie du es gerade beschrieben hast, mit ihm umgehst, dass du ihn auch ab und zu mal versuchst, ein bisschen zu verführen und einfach mal ein bisschen näher rangehst und vielleicht auch ein bisschen das Ruder in die Hand nimmst. Ja, das Problem ist ja, dass er dann immer anfängt zu blocken und das versuche ich halt irgendwie ein bisschen zu lösen. Genau. Und wenn er dann noch 5, 6 Mal blockt, beim 7. Mal blockt er nicht mehr. Also tastet euch da weiter ran und gib du da ruhig mal ein bisschen Gas von deiner Seite. Ich glaube, dann wird das schon funktionieren. Okay. Dann habe ich da gute Hoffnung, dass das gut wird. Liebe Dani, jetzt müssen wir Schluss machen, aber schön, dass wir noch haben und kurz reden können miteinander. Gut, ich wünsche dann noch eine ruhige Nacht. Dankeschön. Und man hört sich bzw. sieht sich so im Fernsehen. Genau. Alles Gute, Dani. Tschüss. Ciao. Danke, wiederhören. In der Technik, Henrik Hage. Und morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wieder Fernsehen, auch mit einer freien Themennacht. Und ihr könnt ab 0 Uhr hier bei uns anrufen. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Bis dann. Tschüss.